Sag doch nochmal was. Pipapo. Attention. Bitte wann? Là, je... J'en prends une au hasard. J'ai énormément de bandes, hein. Ah oui? Ouais. Enregistré? Peter? Yeah. Pipapo. Indy dessous. Si, ah non, il fallait pas dessous. Hé, là. Toc, toc. Toc, toc, toc, toc. Pipapo. Sous. Vous allez être là? Ça, c'est la bande 20. C'est parce que, comme ça, si je veux la retrouver, je saurai en écoutant, c'est la bande 20. Ah bah, bah c'est ça. Rosalie. Und ich bin ein Aristokrat. Pipapo. Ah, c'est la banque. Ah. Da hol dir Geld ab. La banque de la radio. Allez, faut vrai. Quatre entiers à lire, elle a dit encore tête. Pipapo. Oui, oui. Pipapo. 56, 60, 70, 80, 89, 46. Merci infiniment. Sérieux. Das ist sehr ernsthaft. Très sérieux. Und Jules wollte seinen Scheck unterzeichnen mit die Wildente? Oui. Ah, dis donc, c'est... Pipapo. Pipapo, pipapo. Ça c'est qui ça? C'est toi. C'est moi ça. Vas-y, c'est un méchant. Vas-y, pareil. Tu recomptes, hein? Ouais. Allez, j'ai vas-y. Comment veux-tu que je recompte? Pipapo, pipapo. Et tu comptes comme ça. Recompte. Est-ce que c'est possible? Ils ont complètement perdu parce que Jules. Recompte comme ça. Recompte tous les billets. Mais fais semblant, ça fait bien. Si tu recomptes pas, il va pas te prendre au sérieux. Alors fais voir, si faille. Ça y est, ça y est, ça y est. Off, allez, hop. Tagada, tsun tsun. Pipapo. Attention, je vais recompter. Moi. Tu recomptes là? Ouais. Allez, c'est parti. Mais ça, si fait pas. Et moi, je vais d'abord. Pipapo. Ja, alles klar. 70, 80. Mais là, j'ai pareil. C'est exactement comme toi. T'as raconté? Ils donnent que de la monnaie dans ces banques. Ou alors on n'entend pas les billets. Oui. Attends, mais on garde pas un papier là. Pipapo, papo. Qu'est-ce qu'on a touché là? Aussi, écoute. Et qu'est-ce que c'est qu'on a touché là? Je crois pas. Le contrat d'ici. Ah, stamper, ça. C'est le contrat d'ici, oui, ça. Oui, plus le voyage et plus le séjour. C'est ça qu'on a touché, ouais. Ça fait que ça. Pas assez. Pipapo. Il est là-bas, on le touche à combien? Oh là là, c'est pas possible ce type. Il est inouï. Une minute, d'accord? Je sais pas, personne ne sait. Das ist die Bank vom Funk. Ja. Das ist für Sie. Un jour? Oui. Pipapo. Pipapo. Pipapo. Wenn Sie mit 20 Mark Leihen machen, mit Hartgeld. Mit 5 oder nur Schein? Nee, mit Hartgeld, nur Okay. C'est quoi? Hindemith, Minimax. Ah, Hindemith? Hindemith? Mais ça passe. Hindemith de bien. La radio? Satirique. Satirique. Oui. Ouais. Satirique sur qui? Attention! Bitte bam. Anschließend soll. Qu'est-ce que c'est? On parle vite ici. Hein. J'ai un problème de position là. Ils ont la voix aiguë, c'est normal. T'as une von Goethe. J'espère, c'est. Attention! Bitte bam. Même dans la poche. Nur noch auf deine nackten Füße. Kann ich das Gepäck? Politik. Politik, ouais. Bon, danke. Geht er lieber mal an den Bäcker? Hier, du musst kreuzen. Was sagen Sie zur gegenwärtigen Lage? Pipapo. Gebe ich ihn jetzt an, ja? Der hat hier schon Kürzungen gemacht in diesem Abendstudio. Die sind hier eingetragen. Gibt es noch Studio hier? Gehen Sie doch mal ein. Ja, wollte nicht? Bitte, Bann. Grüß Gott. Bonjour, madame. Studio 7. Bienenstück. Attention. Dann gehen wir runter in den Hof und in den Neubau. Die Gesamtzeit, die wir jetzt haben, das weiß ich ja jetzt nicht, ne? Ja, ja. Mit Maschinen und Schreibmaschinen. Oder bei der Politik. Christiane. Christiane. Wie war das wo? Attention, attention, attention, machine. Mécanique. Faut soulever la queue, hein. Allez. Bonjour. Mettez la Schulfunk. Schulfunk? Ja. Was ist Schulfunk? C'est quoi la profession? Ja. Schulfunk, das ist der Schulfunk. L'école. In 3 Minuten. In 2 Minuten für mich. Da können wir sofort noch mal fragen. Das ist ja interessant, die Leute. Aber jedenfalls muss er zusätzlich zu diesen hier angegebenen noch weitere machen. Dazu braucht er die aber noch mal. Ne? Yeah, yeah. Gestern früh haben wir wach gebrochen. Ach, das und das hier auch nach 17 Uhr, das ist auch alles vom IAA-Studio nahe, ne? Yeah, yeah. Also geben Sie ihm am besten dieses Skript zurück und bitten Sie ihn halt weitere 6 Minuten zu schneiden. Ne? Ja. Wenn da IAA-Studio steht, dann ist das also immer in diesem Raum. Okay, ich schneide hier drunter weiter. Ja, das ist doch total auch, ne? Das ist doch der Zu Leben zu retten versucht hatten, doch wenigstens die Zukunft Deutschlands retten. Ja, aber der macht das, weil der Carlo hier eingetragen. Dass die junge Generation keineswegs mitzureden hatte. Dass die alten Herren, die ganz alten Herren, das aber jedenfalls muss er zusätzlich zu diesen hier angegebenen noch weitere machen. Dazu braucht er die aber noch mal. Ne? Yeah, yeah. Beschädigt. Okay. Ja, also geben Sie mal am besten dieses Skript zu schneiden. Ne? Zurück und bitten Sie ihn halt weitere Säcke. Okay. Gut, okay. Okay. Attention. Der Band. Nee, das ist alles hier. Nein, nein. Pas la rigolade, hein? Hein? Oh. Tu veux le casser, le gong, là? La grosse caisse? Wer weiß?

15 Cent. 10 Cent. J'en suis à Prout. Anfang, Ban, tu Peter? Veux, mon chéri, hein? Oui, mon coco. Guitare, hier. Der Arbeit, das ist ein...